Wenn wir einmal alle älter sind, die alte Freundschaft hat Bestand, dann heben wir noch höher den Becher, gefüllt bis an den Rand. Wir fragen nicht, was.